Der AfD-Europaabgeordnete Kra veröffentlichte sein Buch 2023, als im Iran landesweit Zehntausende Frauen gegen die Unterdrückung durch das Mullah-Regime auf die Straße gingen. Es ist interessant zu sehen, dass Kra die Frauen Irans am Rande der Gesellschaft verortet. Aber Kra findet auch die Taliban nicht schlecht. Im Juni 2023 war Kra Gast bei einem Podcast des Instituts für Staatspolitik des völkischen Verlegers Götz Kubitschek und dessen Frau Ellen Kositzer. Dort sagte das Mitglied des AfD-Bundesvorstandes über die Taliban: 2021 hatte die US-Botschaft ganz stolz den Pride Month ausgerufen. Es dauerte keine 3 Wochen, bis die Taliban in Kabul eingerückt sind. Ich glaube, dass das die einzig richtige Antwort auf den Pride Month gewesen ist. Die Frankfurter Rundschau zitiert am 2. August die Reaktion von Kubitschek: Das lassen wir jetzt mal so stehen. Kra blieb fest. Ich finde den Pride Month ganz widerlich. Ich finde den ganz widerlich. Die Ansicht von Beatrix von Storch, dass die Ablehnung des Mullah-Regimes in der AfD Konsens sei, bewahrheitete sich offensichtlich im Sommer 2023 nicht, als Kra mit breiter Mehrheit zum Spitzenkandidaten der AfD für die Europawahl gewählt wurde. Und zwar, nachdem er sein Buch geschrieben und veröffentlicht hatte, in dem dies alles steht. Syrien, die Pilgerreisen der AfD ins Assad-Regime. Bei der Liebe zu den Despoten der Welt darf auch der syrische Diktator Bashar al-Assad nicht fehlen. Assad stürzte sein Land in einen blutigen Bürgerkrieg, mit Terroreinheiten ließ er tausende Regimekritiker und Oppositionelle systematisch foltern, töten und verschwinden. Mithilfe der russischen Armee konnte sich Assad die Macht in Syrien sichern, der Preis dafür war gewaltig. Die russische Luftwaffe bombardierte Städte wie Aleppo und Dörfer in Syrien in Grund und Boden. Dessen ungeachtet zelebrieren AfD-Politiker ihre Syrien-Begeisterung in aller Öffentlichkeit. Das überrascht nicht. Der von Putin und Assad brutal geführte Krieg löste 2015 die Flüchtlingsströme aus denen die AfD bis heute politisch Honig saugt. 2018 reiste der NRW-Landtagsabgeordnete der AfD Christian Blecks mit einer Delegation nach Syrien, wie der Spiegel am 19. März 2018 berichtete. In Syrien aber wurde die 7-köpfige Gruppe hofiert wie eine Abordnung deutscher Staatsgäste. Es gab großformatige Berichte in den staatlichen syrischen Medien. Unter anderem traf die Gruppe den Großmufti von Syrien. Aus dem Ziel der Reise machte Blecks keinen Hehl. Die Delegation wollte zeigen, dass syrische Flüchtlinge zurückkehren könnten. Wir haben daran keinen Zweifel gefunden, sagte der AfD-Abgeordnete aus NRW auf einer Pressekonferenz nach der Reise in Berlin.